Zahlen und dann langsam durch die Qual in das Glück hinein. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben Jahre überstehen, ich werde es sehen. Was ist bloß los, ich hab kein Problem, ich bin der Beste im Revier, bin die Nummer 1, ich bin der extra, extra large. Komm, ich bin der extra large. Komm, ich bin der extra large. Komm, ich bin der extra large. Komm, ich bin hardcore. Du bist hardcore. Hardcore, Hardcore will never die. Ich bin Hardcore, du bist Hardcore. Ihr seid Hardcore, yeah. Hardcore will never die. Okay, Teil 2, Hardcore will never die. Ich bin auf jeden Fall dabei, PCP, Motherfucker. Was ist bloß los, bin richtiger Rocker, bin richtiger Schocker, bin bester DJ, bin der beste Scratchmaster. Max, magst du nicht mehr hören, live on stage. Extra Latsch, ich sagte mal, wie geht's dir? Aber dir ist alles okay, was ist denn aus dem Day? Und dass ich auf was los war, was sind denn ganz im Bay? Ey, das ist ein Break für die Freestyle Generation. Extra Latsch, was ist bloß los, wir machen Action. Ich bin Hardcore mit diesem Beat hier, aber das ist los mit der Hardcore MC. Extra large. Ich bin Hardcore. Du bist Hardcore. Ja. Ihr seid Hardcore. Hardcore will never die. Ich bin Hardcore. Du bist Hardcore. Ja. Ihr seid Hardcore. Hardcore will never die. Ja, das war Spaß. Yeah. Richtig hart, hab ich du. Der Bassline. Was geht? Ich bin Hardcore. Du bist Hardcore. Hardcore will never die. Ich bin Hardcore. Du bist Hardcore. Ihr seid Hardcore. Ja. Hardcore will never die. Yeah. Hardcore will never die. Ever, ever, ever, ever. Hardcore will never die. Never ever, never ever, never ever. Hardcore will never die. Never ever, never ever. Hardcore will never die.